Erster ich, Paulus, bin ein Gefangener von Jesus Christus für euch Nichtjuden. Zweiter ihr wisst von Gottes Plan. Gott war sehr gut zu mir für euch. Dritter Gott zeigte mir ein Geheimnis. Ich habe schon kurz darüber geschrieben. Vierter wenn ihr das lest, versteht ihr meine Gedanken über Christus. Fünfter früher kannten die Menschen dieses Geheimnis nicht. Jetzt zeigt es der Geist den Aposteln. Sechster auch Nichtjuden gehören jetzt dazu. Sie bekommen die gleichen Versprechen durch Jesus. Siebter ich bin ein Diener für diese Nachricht. Gott gab mir die Kraft dafür. Achter ich bin der Kleinste von allen Christen. Aber Gott gab mir diese Aufgabe. Neunter ich erkläre allen Menschen den Plan von Gott. Gott hat alles gemacht. Zehnter jetzt sehen alle Mächte im Himmel Gottes Weisheit durch die Gemeinde. Elfter das war Gottes ewiger Plan. Er tat dies durch Jesus Christus. Zwölfter durch Jesus können wir mutig zu Gott kommen. Wir vertrauen ihm. Dreizehnter seid nicht traurig wegen meiner Probleme. Ich leide für euch. Vierzehnter deshalb knie ich vor Gott, dem Vater, nieder. Fünfzehnter er ist der Vater von allen Familien im Himmel und auf Erden. Sechzehnter ich bete zu Gott. Er soll euch durch seinen Geist innerlich stark machen. Siebzehnter Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen. Bleibt fest in der Liebe. Achtzehnter dann versteht ihr mit allen Christen die Größe von Gottes Liebe. Neunzehnter ihr sollt die Liebe von Christus kennen. Sie ist größer als unser Wissen. Zwanzigster Gott kann viel mehr tun, als wir denken. Seine Kraft wirkt in uns. Einundzwanzigster alle sollen Gott in der Gemeinde loben. Das soll für immer sein. Amen.